Das nigerianische nationale Soziologie-Seminar unter dem Motto »Die Führung vom großen Mann Kim Jong-un und die Selbsthilfe in Korea« fand am 5. August in Abuja statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Parteien, Gesellschaften, Organe und Massen Nigerias sowie der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVK in Nigeria und seine Mitarbeiter teil. Es gab Ansprachen, ein Referat und weitere Diskussionsbeiträge. Die Redner würdigten die Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Gründung und Entwicklung der Demokratischen Volksrepublik Korea und bezeichneten den koreanischen Staatsführer Kim Jong-un, der mit herausragender Führungskunst und starkem Mut die welterschütternden Ereignisse ins Leben ruft, als einen einmaligen und stets siegreichen großen Mann und ein Symbol der Stärke. Durch die Aneignung der Kernwaffen, so unterstrichen die Redner weiter, habe die DVK erneut bewiesen, dass man sich bei der Selbstverteidigung nur auf sich selbst stützen solle und die Gerechtigkeit des auf der Soziologie beruhenden Kurses für politische Souveränität, wirtschaftliche Selbstständigkeit und Selbstverteidigung demonstriert. Die Koreaner seien Meister in der Selbsthilfe und eigenständigen Entwicklung. Auf dem Seminar wurde ein Brief an Kim Jong-un verabschiedet.